Ich komme wohl zu früh. Eher zu spät, wenn man Ihre Hände ansieht. Einfach geschmacklos. Hm, stimmt. Hey, das muss Marc sein. Randvoll gefüllt mit kräftigem Kräutergeist. Köstlich, sagt meine Frau immer. Von Anfang an. Sag mal, warum kann der Kleine eigentlich immer noch nicht fliegen? Keine Ahnung. Tests mit Hautärzten haben das bewiesen. Das bekommt auch der Magen zu spüren. Die Folge. Sesam in der Marmelade, Sesam im Käse, Sesam in der Wurst. Ich wüsste da was. Eine frische Box. In der Hand den Monitor, machen wir das Freaking Club, fliegen nach Amerika. Auf Geld in heiler Welt, aus der Woche in ihrem Held, leife durch der Mathematik, sieben und sechs der Bild vom Mal TV-Operator, mal Freaking Mac Rider, mal TV-Operator, mal Freaking Mac Rider, stehe auf und geht zu Schicht, die Arbeit interessiert mich nicht, für meine Muss leid für mich, mach ich mich am Abend. TV Operator.